SWR 2, Fortsetzung folgt. Heute und an den drei kommenden Tagen hören Sie eine Erzählung von William Somerset Maugham, einem großartigen Autor, der hierzulande gern unterschätzt wird. Somerset Maugham wurde 1874 geboren. Es zog ihn früh zur Literatur und er wurde tatsächlich später ein gefeierter Bühnenautor und Auflagenmillionär. Er reiste viel und bevorzugt in den fernen Osten. Und auch unsere Erzählung Macintosh spielt eben dort. Es liest Volker Risch. Er planschte ein paar Minuten lang im Meer. Es war zu seicht, um darin zu schwimmen, und aus Angst vor Haifischen wagte er sich nicht ins Tiefe hinaus. Dann verließ er das Wasser und ging zum Duschen ins Badehaus. Die Kühle des frischen Wassers war angenehm nach der klebrigen Schwere des salzigen Pazifiks, der so warm war, dass ein Bad darin, obgleich es erst kurz nach 7 war, einen nicht erfrischte, sondern die Mattigkeit eher noch steigerte. Als er sich abgetrocknet hatte und in den Bademantel schlüpfte, rief er dem chinesischen Koch zu, dass er in 5 Minuten zum Frühstück bereit sei. Barfuß ging er über den Streifen gewöhnlichen Grases, den Walker, der Verwalter der Insel, stolz für einen Rasen hielt, zu seinem eigenen Quartier und kleidete sich an. Dies kostete ihn nicht viel Zeit, denn er streifte nur ein Hemd und eine Leinenhose über und ging dann ins Haus seines Chefs, das auf der anderen Seite der Siedlung lag. Die beiden Männer nahmen die Mahlzeiten gewöhnlich gemeinsam ein. Doch heute, sagte der chinesische Koch ihm, Walker sei schon um 5 Uhr fortgeritten und werde vor 1 Stunde nicht zurück sein. Macintosh hatte schlecht geschlafen und schaute mit Abscheu auf die Papaya und die Speckeier, die ihm vorgesetzt wurden. Die Moskitos hatten ihn in der Nacht verrückt gemacht. Sie flogen in solcher Schar um das Netz, unter dem er schlief, dass ihr gnadenloses, drohendes Gesumme einem bis ins Unendliche ausgezogenen, auf einer fernen Orgel gespielten Ton glich. Und so oft er einschlief, fuhr er mit einem Ruck wieder hoch, weil er glaubte, eines der Tiere könnte ins Innere seiner Umhüllung gedrungen sein. Es war so heiß, dass er nackt dalag und sich von einer Seite auf die andere wälzte. Das schwermütige Tosen der Brandung gegen das Riff, das so stetig und regelmäßig war, dass man es gewöhnlich gar nicht hörte, wurde ihm allmählich immer deutlicher bewusst. Sein Rhythmus hämmerte auf seine ermüdeten Nerven und er verkrampfte die Hände und bemühte sich, es auszuhalten. Der Gedanke, dass nichts dieses Geräusch zum Schweigen bringen konnte, da ihm die Dauer der Ewigkeit bestimmt ist, war beinahe nicht zu ertragen. Und als sei seine Kraft den unbarmherzigen Naturmächten ebenbürtig, erfasste ihn das wahnwitzige Verlangen, etwas Gewaltsames zu tun. Er wusste, konnte er sich seine Selbstbeherrschung nicht erhalten, so musste er ernstlich verrückt werden. Und während er jetzt aus dem Fenster auf die Lagune und den Schaumstreifen blickte, der das Riff anzeigte, erschauerte er vor Hass gegen diese leuchtende Landschaft. Der wolkenlose Himmel war wie eine umgestülpte Schale, die sie einschloss. Er zündete sich eine Pfeife an und durchflog den Stapel der Auckland-Zeitungen, die vor einigen Tagen aus Apia gekommen waren. Die neueste war 3 Wochen alt. Sie wirkten unglaublich stumpfsinnig auf ihn. Dann ging er ins Büro. Dies war ein großer, nackter Raum mit 2 Schreibtischen und einer Bank an der Längswand. Eine Anzahl von Eingeborenen saß dort, darunter einige Frauen. Sie plauderten, während sie auf den Verwalter warteten, und als Macintosh hereinkam, grüßten sie ihn. Talofali. Er erwiderte diesen Gruß, setzte sich an seinen Schreibtisch, ergriff die Feder und begann an einem Bericht zu arbeiten, den der Gouverneur von Samoa dringend verlangt und den zu erstellen Walker in seiner üblichen Saumseligkeit unterlassen hatte. Während Macintosh sich mit seinen Eintragungen befasste, dachte er rachsüchtig, Walker sei nur deshalb mit seinem Bericht im Rückstand, weil er so ungebildet war, dass er eine unüberwindliche Abneigung gegen alles nährte, was etwas mit Feder und Papier zu tun hatte, und dass der Verwalter, wenn endlich alles knapp und klar niedergelegt war, die Arbeit seines Untergebenen ohne ein Wort der Anerkennung viel wahrscheinlicher mit Verachtung oder einer Stichelei entgegennehmen und seinem Vorgesetzten senden würde, als sei alles sein eigenes Werk. Nicht ein Wort davon würde er zustande gebracht haben. Sollte sein Chef noch etwas hinzufügen, dachte McIntosh wütend, dann würde es wieder unbeholfen im Ausdruck und sprachlich falsch sein. Machte er aber Einwendungen oder versuchte er, Walkers Äußerung in einem verständlichen Satz zusammenzufassen, so konnte Walker in Zorn geraten und brüllen: »Verdammt, was geht mich die Grammatik an? Das will ich sagen und genau so will ich es sagen.« Schließlich kam Walker. Die Eingeborenen umringten ihn, als er eintrat, um sogleich seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber er fuhr sie grob an und befahl ihnen, sich hinzusetzen und den Mund zu halten. Er drohte, sie alle hinauswerfen zu lassen und heute keinen von ihnen anzuhören, falls sie sich nicht völlig still verhielten. Dann nickte er McIntosh zu. »Hallo, Mac. Schließlich doch aufgestanden? Ich begreife nicht, wie Sie den besten Teil des Tages im Bett verbringen können. Vor Morgengrauen hätten Sie aufstehen sollen, wie ich. Fauler Kerl.« Er warf sich schwer in seinen Stuhl und trocknete sich das Gesicht mit einer großen Bandana. »Herrgott, habe ich einen Durst!« Er wandte sich an den Polizisten, der bei der Tür stand, eine malerische Gestalt in weißer Jacke und Lava-Lava, und beauftragte ihn, Kava zu bringen. Die Kava-Schale stand auf dem Boden in der Ecke des Zimmers, und der Polizist füllte eine halbe Kokosnussschale und reichte sie Walker. Dieser goss ein paar Tropfen auf den Boden, murmelte den Anwesenden die üblichen Worte zu und trank mit Wonne. Dann befahl er dem Polizisten, die wartenden Eingeborenen zu bedienen. Die Schale wanderte von einem zum anderen, in strenger Einhaltung der Reihenfolge nach Geburt und Einfluss, und wurde unter den gleichen Zeremonien geleert. Darauf machte er sich an die Geschäfte des Tages. Er war ein kleiner Mann, nicht annähernd mittelgroß und ungeheuer stämmig. Sein Gesicht war breit und fleischig, glatt rasiert, mit Wangen, die in Wammen herabhingen, und einem dreifachen Kinn. Seine kleinen Züge versanken im Fett. Abgesehen von einem Halbmond weißer Haare am Hinterkopf war er völlig kahl. Er hatte etwas von Mr. Pickwick, war eine grotesk-komische Figur, doch seltsamerweise nicht ohne Würde. Seine blauen Augen hinter der großen goldgeränderten Brille blickten schlau und munter drein. Aus seinem Gesicht sprach Entschlossenheit. Er war 60, doch seine angeborene Vitalität triumphierte über die fortschreitenden Jahre. Ungeachtet seiner Korpulenz waren seine Bewegungen rasch, und er ging mit schwerem, resolutem Schritt, als wollte er der Erde sein Gewicht einprägen. Seine Stimme war laut und barsch. Es war nun 2 Jahre her, seit McIntosh als Walkers Assistent angestellt worden war. Walker, seit einem Vierteljahrhundert Verwalter auf Talua, einer der größeren Inseln der Samoa-Gruppe, war in der ganzen Südsee persönlich oder dem Namen nach bekannt, so dass McIntosh seiner ersten Begegnung mit ihm gespannt entgegengesehen hatte. Eine raue Herzlichkeit ging von Walker aus, die McIntosh anfänglich nicht ohne Reiz fand, und Walker, froh über einen Zuhörer, dem alles, was er sagte, neu war, fühlte sich in seinem Element. Er war gut gelaunt, freundschaftlich und besonnen. Für McIntosh, der in London ein wohlbehütetes Leben als Regierungsbeamter geführt hatte, bis ihn in seinem 34. Jahr eine schwere Lungenentzündung, die ihn für Tuberkulose anfällig machte, dazu zwang, sich um einen Posten im Pazifik zu bewerben, hatte Walkers Existenz etwas ungewöhnlich Romantisches. Das Abenteuer, mit dem er begonnen hatte, erfolgreich den Umständen zu trotzen, war typisch für ihn. Mit 15 Jahren brannte er von zu Hause durch, ging zur See und schaufelte über 1 Jahr lang Kohle auf einem Kohlenschiff. Er war ein winziger Bursche, und alle, Mann und Maat, waren nett zu ihm, nur der Kapitän hatte aus unersichtlichen Gründen eine wilde Abneigung gegen ihn. Er behandelte den Jungen so grausam, dass dieser oft gestoßen und geschlagen vor Schmerzen, die in seinen Gliedern tobten, nicht schlafen konnte. Er verabscheute den Kapitän aus tiefster Seele. Eines Tages hatte er einen Tipp für ein Pferderennen erhalten und brachte es zu Wege, sich von einem Maat, mit dem er sich in Belfast befreundet hatte, 25 Pfund zu borgen. Er setzte sie auf das Pferd, einen Außenseiter mit niedrigem Wettkurs. Hätte er verloren, so wäre es ihm unmöglich gewesen, das Geld zurückzuzahlen. Aber der Gedanke, er könne verlieren, kam ihm überhaupt nicht in den Sinn. Er fühlte sich auf der Glücksseite. Das Pferd gewann. Und er sah sich plötzlich im Besitz von etwas über 1000 Pfund Bargeld. Jetzt war seine Stunde gekommen. Er ließ sich den besten Anwalt der Stadt nennen, das Kohlenschiff lag irgendwo an der irischen Küste, ging zu ihm, erzählte ihm, er habe gehört, das Schiff sei zu verkaufen, und bat ihn, den Kauf für ihn zu tätigen. Der Anwalt hatte seinen Spaß an dem kleinen Klienten, er war damals erst 16 und sah noch jünger aus, versprach, vielleicht von Mitgefühl bewegt, nicht nur die Sache für ihn zu erledigen, sondern auch darauf zu achten, dass er ein gutes Geschäft mache. Binnen kurzem war Walker Eigentümer des Schiffes. Er eilte an den Hafen und erlebte dort, was er als den glorreichsten Augenblick seines gesamten Daseins bezeichnete, als er dem Kapitän die Sachlage erklärte und ihn aufforderte, binnen einer halben Stunde sein Schiff zu verlassen. Er machte den Maat zum Kapitän, fuhr weitere 9 Monate auf dem Kohlenschiff und verkaufte es danach mit Profit. Auf die Inseln kam er im Alter von 26 Jahren als Pflanzer. Er war einer der wenigen niedergelassenen Weißen auf Talua zur Zeit der deutschen Okkupation und hatte damals schon eine gewisse Macht über die Eingeborenen. Unter den Deutschen wurde er Verwalter, eine Position, die er 20 Jahre lang hielt. Und als die Engländer von der Insel Besitz ergriffen, wurde er abermals mit diesem Posten betraut. Er herrschte über die Insel despotisch, aber mit größtem Erfolg. Der Nimbus dieses Erfolges war ein weiterer Grund für McIntosh, sich für ihn zu interessieren. Aber die beiden Männer waren nicht dafür geschaffen, miteinander auszukommen. McIntosh war ein hässlicher Mensch mit ungeschickten Bewegungen. Ein großer, magerer Bursche mit schmaler Brust und abfallenden Schultern. Er hatte bleiche, eingesunkene Wangen und große, düstere Augen. Er war ein leidenschaftlicher Leser. Und als seine Bücher angekommen und ausgepackt waren, besuchte ihn Walker in seiner Unterkunft und schaute sie an. Dann wandte er sich mit derbem Lachen an McIntosh. »Verdammt noch einmal, wozu haben Sie denn all diesen Mist kommen lassen?«, fragte er. McIntosh lief dunkelrot an. »Als Sie sagten, Sie erwarteten eine Menge Bücher, dachte ich, dass vielleicht etwas für mich zum Lesen dabei sein könnte. Haben Sie denn gar keine Krimis?« »Kriminalromane interessieren mich nicht.« »Dann sind Sie ein verdammter Dummkopf.« »Ich freue mich, dass Sie das meinen.« Jede Post brachte für Walker eine Menge Gelegenheitslektüre. Zeitungen aus Neuseeland und Zeitschriften aus Amerika. Und es erbitterte ihn, dass McIntosh ganz offen seine Verachtung für diese Eintagspublikationen zeigte. Für die Bücher, die McIntoshs Mußestunden ausfüllten, hatte er keine Geduld und er hielt es für pures Theater, dass sein Assistent Gibbons »Verfall und Untergang des Römischen Reiches« oder Burtons »Anatomie der Melancholie« las. Und da er es nie gelernt hatte, seine Zunge in Zaum zu halten, äußerte er seine Meinung frei heraus. McIntosh begann, den wahren Menschen zu sehen und erkannte unter der lärmenden Gutmütigkeit eine pöbelhafte Schleue, die er abscheulich fand. Walker war eitel und herrschsüchtig. Und es war seltsam, dass er trotzdem eine gewisse Unsicherheit besaß, die ihn bewog, Leute, die nicht von seinem Schlag waren, zu missbilligen. Er beurteilte die anderen naiv nach ihrer Sprache. Und wenn diese frei von Flüchen und Zoten war, aus denen seine Unterhaltung zum größten Teil bestand, so schaute er auf sie mit Misstrauen. Am Abend spielten die beiden Männer Picket. Walker spielte schlecht, aber großsprecherisch, triumphierte über seinen Gegner, wenn er gewann, und wurde hitzig, sobald er verlor. Manchmal kamen ein paar Pflanzer oder Händler herüber, um Bridge zu spielen. Und dann zeigte sich Walker, wie McIntosh fand, in charakteristischem Licht. Er spielte ohne Rücksicht auf seinen Partner, forderte weiter heraus, debattierte ununterbrochen und unterdrückte jede Widerrede mit lauter Stimme. Dauernd unterließ er, Farbe zu bekennen und sagte dabei mit einschmeichelndem Gewinsel, »Ach, das dürft ihr einem alten Mann nicht übel nehmen, der kaum sieht.« Wusste er, dass seine Spielgegner sich nur gut mit ihm stellen wollten und deshalb nicht auf strenge Einhaltung der Spielregeln hielten? McIntosh beobachtete ihn mit eisiger Verachtung. Wenn das Spiel vorüber war und sie Pfeife rauchten und Whisky tranken, fing er an, Geschichten zu erzählen. Mit besonderer Vorliebe berichtete er die Geschichte seiner Heirat. Er hatte sich bei den Hochzeitsfeierlichkeiten derart angetrunken, dass die Braut vor ihm geflohen war und er sie seitdem nicht wiedergesehen hatte. Er wusste von zahllosen gewöhnlichen, unflätigen Abenteuern mit Frauen von der Insel zu berichten. Und er tat das mit einem solchen Stolz auf die eigene Leistung, dass er McIntoshs anspruchsvolle Ohren beleidigte. Er war ein gemeiner, triebhafter, alter Mann. McIntosh hielt er für einen armen Tropf, weil er sich nicht für diese wahllosen Liebschaften erwärmte und nüchtern blieb, wenn die anderen sich betranken. Er verachtete ihn auch der Akkuratesse wegen, mit der er seine Amtsarbeit verrichtete. McIntosh erledigte gerne alles präzise. Sein Schreibtisch war immer aufgeräumt. Seine Akten waren stets mit Inhaltszetteln versehen. Er brauchte nur die Hand zu heben und hatte bereits das Dokument gefunden, das benötigt wurde. Und er konnte an den Fingern alle Statuten herzählen, die für die Verwaltung erforderlich waren. »Unsinn, Quatsch«, sagte Walker. »Ich leite die Insel seit 20 Jahren ohne Amtsschimmel. Und ich brauche auch jetzt keinen.« »Macht es die Sache für Sie vielleicht leichter, wenn Sie erst eine halbe Stunde herumjagen müssen, um den Brief zu finden, den Sie brauchen?« fragte McIntosh. »Sie sind nichts als ein verdammter Bürokrat. Aber sonst sind Sie nicht so übel. Seien Sie erst einmal ein Jahr hier oder zwei, dann werden Sie ganz in Ordnung sein. Das einzig wirklich Schlimme an Ihnen ist, dass Sie nicht trinken wollen. Sie wären gar kein schlechter Kerl, wenn Sie einmal in der Woche richtig besoffen wären.« Das Seltsame war, dass Walker nicht die geringste Ahnung von der Abneigung hatte, die sich mit jedem Monat in der Brust seines Untergebenen steigerte. Obwohl er sich über ihn lustig machte, gewöhnte er sich doch an ihn und fing an, ihn allmählich ganz gern zu haben. Er brachte für die Eigentümlichkeiten anderer eine gewisse Toleranz auf und er nahm McIntosh als seltsamen Kauz hin. Vielleicht mochte er ihn unbewusst deshalb, weil er ihn hänseln konnte. Sein Humor bestand aus groben Neckereien und er brauchte eine Zielscheibe. McIntoshs Exaktheit, seine Moral, seine Nüchternheit, all das waren dankbare Objekte. Sein schottischer Name gab Anlass zu den üblichen Witzen über Schottland. Er hatte das größte Vergnügen daran, Leute, die ihn besuchten, auf Kosten McIntoshs zum Lachen zu bringen. Vor den Eingeborenen machte er ihn lächerlich, und McIntosh, dessen Kenntnis des Samoanischen noch mangelhaft war, sah ihre ungehemmte Freude, wenn Walker eine obszöne Bemerkung über ihn fallen ließ. Er lächelte gutmütig. »Das spricht für Sie, Mac«, sagte Walker dann mit seiner barschen, lauten Stimme. »Sie können einen Scherz vertragen.« »War das ein Scherz?«, fragte McIntosh lächelnd. »Das habe ich nicht gewusst.« »Da seht den Schotten«, rief Walker unter brüllendem Gelächter. »Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, einem Schotten einen Scherz begreiflich zu machen, und das ist ein chirurgischer Eingriff.« Walker hatte keine Ahnung, dass McIntosh nichts auf der Welt weniger vertrug als Neckereien. Nachts konnte er aufwachen in diesen luftlosen Nächten der Regenzeit und verdrossen einer spöttischen Bemerkung nachgrübeln, die Walker bereits Tage vorher achtlos hatte fallen lassen. Sie nagte an ihm. Sein Herz schwoll an vor Zorn, und er dachte sich alles Mögliche aus, wie er es seinem Unterdrücker heimzahlen würde. Erst hatte er zu reagieren versucht, aber Walker besaß eine grobe, treffende Schlagfertigkeit, die ihm die Oberhand sicherte. Die Dumpfheit seines Intellekts machte ihn undurchdringlich für feine Pfeile. Seine Selbstzufriedenheit verlieh ihm einen Panzer, so dass es unmöglich schien, ihn zu verletzen. Seine laute Stimme, sein brüllendes Lachen waren Waffen, denen McIntosh nichts entgegenzusetzen hatte. Doch kam er zu der Einsicht, dass es das Klügste war, seine Gereiztheit nicht zu verraten. Er lernte, sich zu beherrschen. Aber sein Hass wuchs an bis zur fixen Idee. Er beobachtete Walker mit krankhafter Wachsamkeit und nährte seine Selbstachtung mit jedem Beispiel für die Wertlosigkeit Walkers, mit jedem Beweis für dessen kindische Eitelkeit, Hinterlist und Roheit. Einmal hatte McIntosh gehört, wie er über ihn sprach. »Er wird ganz in Ordnung sein, wenn ich ihn erst zurechtgestutzt habe«, sagte er. »Er ist ein guter Hund und liebt seinen Herrn.« Schweigend und ohne eine Regung auf dem langen, hässlichen Gesicht lachte McIntosh ausgiebig und herzlich in sich hinein. Aber sein Hass war nicht blind, sondern im Gegenteil, merkwürdig klarsehend. Er urteilte über die Fähigkeiten seines Chefs mit der größten Einsicht. Walker beherrschte sein kleines Königreich mit erstaunlicher Tüchtigkeit, war gerecht und ehrlich. Trotz reichlicher Gelegenheit, Geld zu machen, war er jetzt schlechter dran als bei Amtsantritt, und seine einzige Sicherheit für die alten Tage war eine Pension, die er bei seinem Rückzug aus dem offiziellen Leben zu erwarten hatte. Er legte seinen Stolz darein, mit einem Assistenten und einem Halbblutschreiber die Insel besser zu verwalten als die drüben auf Upolu und der Hauptstadt Apia mit einem ganzen Heer von Beamten dazu imstande waren. Er verfügte noch über ein paar eingeborene Polizisten, um seine Autorität zu untermauern, machte aber keinen Gebrauch von ihnen. Er herrschte mit Raubeinigkeit und irischem Humor. »Sie wollten mir unbedingt ein Gefängnis bauen«, sagte er. »Wozu zum Teufel brauche ich ein Gefängnis? Ich werde doch die Eingeborenen nicht einlochen. Wenn sie irgendetwas anstellen, weiß ich schon, wie ich sie behandeln muss.« Ein Zankapfel zwischen ihm und den höheren Autoritäten war stets die Tatsache, dass er die gesamte Rechtsgewalt über die Eingeborenen seiner Insel für sich beanspruchte. Was auch immer ihr Verbrechen sein mochte, er wollte sie nicht einem Gericht übergeben, das zur Aburteilung befugt war. Und mehr als einmal waren zornige Briefe zwischen ihm und dem Gouverneur von Upolu hin und her gegangen, denn Walker betrachtete die Eingeborenen als seine Kinder. Und das war es, was einen so verwunderte bei diesem groben, gewöhnlichen, selbstsüchtigen Mann. Er liebte die Insel, auf der er schon so lange gelebt hatte, leidenschaftlich und empfand für die Eingeborenen eine seltsame, raue Zärtlichkeit, die etwas Großartiges an sich hatte. Gerne ritt er auf seiner alten Schimmelstute über die Insel und konnte sich nicht satt sehen an deren Schönheit. Während er unter den Kokospalmen über die grasigen Wege zog, hielt er jeden Augenblick an, um die Lieblichkeit der Landschaft zu bewundern. Hier und da kam er zu einem eingeborenen Dorf, machte Halt und nahm aus den Händen des Häuptlings eine Schale Kava entgegen. Dabei schaute er auf die Gruppe glockenförmiger Hütten mit den hohen, bienenkorbähnlichen Strohdächern, und ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Seine Augen ruhten froh auf dem sprossenden Grün der Brotfruchtbäume. Verflixt, es ist wie der Garten Eden. Manchmal ritt er die Küste entlang und konnte durch die Bäume einen Blick auf das weite, öde Meer werfen. Kein Segel zeigte sich, das die Weltabgeschiedenheit hätte stören können. Manchmal stieg einen Hügel hinauf, so dass ein großes Stück Land mit kleinen, zwischen riesigen Bäumen nistenden Dörfern vor ihm ausgebreitet lag, wie das Königreich der Welt. Und er konnte dort stundenlang in wonniger Verzückung sitzen.